Heute ist das Angebot an vergleichbaren Zeitschriften fast unüberschaubar geworden. Sie alle schreiben über Rock- und Popmusik, über Tipps und Tratsch, Platten und Projekte. Knut Benzer forscht im Folgenden im Blätterwald von Zauns bis Zillow. Wir versuchen ein Medium zu sein. Wir sind kein Fanzine, wo wir unseren Geschmack, unseren privaten Geschmack ganz oben hinstellen und hinaus posaunen und sagen, hier, ihr draußen, Leute im Land, macht euch unseren Geschmack zu eigen. Sondern wir wissen, wir haben halt eine etablierte Leserschaft, die sich auch für Genesis und Pink Floyd und Westernhagen und Grüne Meier und Bab etc. etc. interessiert. Das müssen nicht unbedingt in jedem Fall auch die privaten Vorlieben der Redakteure sein. Aber wir wollen ein Serviceblatt machen für die Leserschaft, die sich da herauskristallisiert hat im Laufe der Jahre und auch vielleicht neue Leute, die dazukommen. Die Nachfolge von Sounds anzutreten, ist, glaube ich, eigentlich nicht mit einem bestimmten Konzept angetreten worden. Das war auch eben teilweise noch vor meiner Zeit, sondern mit da in diese Position wurde man gedrängt und gerne gedrängt. Und diese Herausforderung hat man angenommen. Als ich dazu kam, das war Anfang 85, das Blatt existierte zu dem Zeitpunkt knapp 5 Jahre, fand ich eigentlich etwas vor, was also so einen technischen Ablauf, der schon relativ eingespielt war. Nur hatte man sich eigentlich inhaltlich ein bisschen zurückgezogen von dem, was musikalisch in der Zeit lief. Man war eigentlich mehr daran interessiert, eine gute Zeitschrift zu machen. Also die Leute hatten stark das Bedürfnis, sich zu professionalisieren. Und es gab immer so den einen Entwurf, Specs sollte doch eine auch für außerhalb der Musikwelt lesbare Zeitschrift sein. Außerdem eine gute Zeitschrift. War noch ein Grundgedanke, dass man vielleicht auch wegkommen müsste vom üblichen Themenspektrum und vom üblichen Stil der Musikzeitschriften, dass man also durchaus auch wegkommen sollte von dem ewig gleichen, in Anführungszeichen, Porträts und irgendwie Interviews mit irgendwelchen Musikern, sondern dass man mehr eigentlich auch in Richtung Nachrichtenmagazin und Trends und so arbeiten müsste. Da kann ich sicherlich auch Selbstkritik dann anwenden. Sounds hat lange gebraucht, bis es in die Richtung gekommen ist. Das war von Anfang an sicher nicht so klar, aber es war, sagen wir mal, von Anfang an das Konzept, das so zu machen. Das Konzept der Zeitschrift in dem E-Message bestand zum ersten darinerseits eine relativ scharfe Beobachtung der Szene und zum anderen einem gewissen Informationsbedarf nachzukommen. Und zum anderen mit einer relativ breiten Übersicht auf die Szene in den 5 neuen Bundesländern hinzuweisen. Alle 4 sind bzw. waren Blattmacher. Keine Blattmacher aus dem Bereich der Yellow Press, wenn auch der eine oder andere Artikel in diesem oder jenem Blatt als Hofberichterstattung betrachtet werden kann. Keine Blattmacher aus dem Bereich der sogenannten Zeitgeist-Magazine, wenn auch der eine oder andere Artikel in diesem oder jenem Blatt dem Zeitgeist hinterherrennt und ihn zu bestimmen versucht. Der Reihe nach. Bernd Gockel, Chefredakteur vom Musikexpress Sounds Monatsheft, Erscheinungsort München. Dietrich Dietrichsen, Mitherausgeber von Specs Monatsheft, Erscheinungsort Köln. Manfred Gillig, ehemaliger Chefredakteur von Sounds mit Z, ehemaliges Monatsheft, ehemaliger Erscheinungsort Stuttgart. Wolf Kampmann, Chefredakteur vom NMI Message, 2-Monatsheft, demnächst Monatsheft, Erscheinungsort Berlin. Alle berichten bzw. berichteten, da Sounds mit Z nach der Septembernummer dieses Jahres sein Erscheinen einstellte, über Musik. Popmusik, populäre Musik und nicht ganz so populäre Musik. Ein bisschen zurückgreifen. Das war also eine Initiative von Free Jazz-Musikern, die damals hier in Deutschland groß wurden, Peter Brotzmann, Peter Kowald und ich. Wir haben dann das war 1964, glaube ich, noch, ein Riesenkonzert gemacht, so eine Art Festival mit allen deutschen Free Jazz-Gruppen. Und aus dem Erlös haben wir uns dann so eine Rotterprintmaschine gekauft. Und dann kommt das Motiv dazu, warum ich überhaupt so eine Zeitschrift wie Sounds gemacht habe. Weil ich nämlich derart, die ich schreiben wollte, also ziemlich subjektiv, keine Abnehmer fand und habe mir dann überlegt, Mensch, dann machst du deine eigene Zeitschrift. Und mit dieser finanziellen Unterstützung durch dieses Konzert und der Initiative Free Jazz haben wir das Ding gestartet, auf roter Print, wie gesagt. Und da drin waren dann nur Beiträge über Free Jazz. Wir hatten ziemlich viele Korrespondenten in den USA und so weiter. Also, dass wir wirklich ein Heft zusammenkriegten, was nirgendwo anders in dieser Form da war. Das erschien dann so alle 3 Monate, zwischen 65 und Ende 66. Und dann hatte ich das Glück, gerade in diesem Sommer, wo in New York die Rock Revolution losging, dort zu sein. Da habe ich, glaube ich, 3 Monate verbracht und dann alle Leute kennengelernt. Und ich war vorher ein totaler, eingefleischter Free-Jazz-Fan und bin dann durch diese Scene und durch die Musik, die da entstanden ist, total umgeturnt worden auf Revolutionary Rock Music. Frank Zappa, und ich brauche keine Namen zu nennen. Zurückgekommen, habe ich das Blatt total umgekrampelt, habe mir ein bisschen Geld besorgt und dann auch mit einem besseren Cover, besserem Druck und bessere Bildqualität das Ding weitergemacht. So peu à peu mit einer, wir hatten damals eine Kommune von Schreibern und Grafikern in Köln am Ubierring, mit dem wir dann die Sounds so peu à peu auf eine monatliche Basis gebracht haben. Rainer Blome, heute freier Radiojournalist, brachte das geschriebene Wort zur Rockmusik in der Bundesrepublik Deutschland auf den Weg. Diese Musik war ein Medium, ein neues Medium, dem die bürgerliche Tagespresse sowie Illustrierte und Nachrichtenmagazine skeptisch bis feindselig gegenüberstanden. OK und Bravo erzählten von Schlagern und deren Sternchen. Sounds richtete sich an angloamerikanischen Vorbildern aus, quasi eine Selbstverständlichkeit in einem Land, dem die populärmusikalische Tradition fehlte. Sounds schrieb über Musik, die auch im bundesdeutschen Radio kaum bis wenig Platz hatte. Sounds schrieb über die Mothers of Invention, Love, Quicksilver, Messenger Service, Big Brother and the Holding Company und die Beatles. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Das ging so bis Anfang der 70er Jahre, als dann immer mehr die Industrie versuchte, weil wir das einzige Blatt waren, das diese Underground-Geschichten machte, versuchte, bei uns reinzukommen, indem sie uns Anzeigen boten, die natürlich sehr wichtig für uns waren, um zu überleben. Und dann auf der anderen Seite aber auch dann die redaktionelle Geschichte gleichzeitig mit unterschieben. Und das nahm dann solche Ausmaße an, dass ich 1972 wirklich das Handtuch schmeißen musste, weil ich auch keine Möglichkeit mehr sah, ohne diese Kommerzialisierung ein tolles Blatt auf die Beine zu stellen. Also wirklich ein freies, unabhängiges Blatt. Die Industrie hatte wirklich übernommen. Da bin ich ausgestiegen. 72. Die Schreibmaschine habe ich weggeschmissen. Andere haben weitergemacht. Andere haben weitergemacht. Viele andere. Und viele der vielen hatten irgendwann einmal mit Sounds zu tun. Sounds war die Mutter, an die man sich heute erinnert wie an eine Oma. Im Januar 1983 erschien deren letzte Ausgabe. Die Redaktion hatte Strömungen, Stilmittel, Ausdrucksformen und Abläufe der jeweils zeitgemäßen, zeitgenössischen Musik nicht zeitgemäß eingeschätzt. Die Auflage sank, Werbekunden blieben aus, die Kehrtwendung des Blattes, Vernachlässigtes nun in den Mittelpunkt zu stellen, zahlte sich nicht aus. Ja, also mit Sounds war es doch kommerziell kalkulatorisch den Berg runtergegangen. Die hatten, glaube ich, mal eine Auflage von 45.000, die dann Ende der 70er Jahre unter 30 gesackt war und gleichzeitig wurden halt auch praktisch gar keine Anzeigen mehr geschaltet. Und als dann der Herr Marquardt, der jetzige Verleger, die beiden Zeitschriften kaufte, war halt insofern die Ausrichtung klar, dass die Zeitung zwar den Namen Sounds beibehielt, aber dass die konzeptionelle Ausrichtung sich an der kommerzielleren Variante Musikexpress orientieren würde. Und insofern, denke ich mir mal, war dann auch die personelle Wahl oder der Vorschlag, ob ich es machen würde, nicht mehr so außergewöhnlich dann. Zumal Bernd Gockel, Chefredakteur vom durch den Verleger Jürg Marquardt fusionierten Musikexpress Sounds, der Musikexpress war in seinem Besitz, schon bei Sounds gearbeitet hatte. Der Musikexpress Sounds erscheint in einer Verlagsgruppe neben den Titeln Cosmopolitan, Mädchen, Metal Hammer, Popcorn, Pop Rocky, Music Shop, Formel 1, Music Live sowie spanischen, polnischen, ungarischen, tschechischen und slowakischen Druckerzeugnissen. Gut, es war im Prinzip Musikexpress und das Sounds wurde also mitgeschleppt, ohne nun den Anspruch zu erheben, die Leserschaft, die Sounds damals hatte, nun befriedigen zu können. Das wäre auch ein ziemlich unmöglicher Spagat gewesen. Und es war im Prinzip eine Fortsetzung des Musikexpress. Natürlich hat man sich bei so einem Einschnitt hingesetzt und überlegt, was man besser machen kann und was man anders machen kann. Aber ich glaube, im Prinzip war es kein Einschnitt, sondern es ging vom Musikexpress auch relativ nahtlos in MS Sounds über. I see people in love and I don't know why. They can't seem to fight it and they don't even try. Guess it's because it makes the world go round. Now we're spinning through space on shaky ground. I see people in love and I'm glad I'm not. It's just a disease and thank God I ain't got it. I see them holding hands, makes me wince. Yeah, she's just trying to turn that frog into a prince. Ich kann da gut mit leben, weil, wie gesagt, ME Sounds war eine Fortsetzung vom Musikexpress und unter der Prämisse bin ich auch angetreten. Und ich glaube auch, dass die Ausrichtung, die Sounds damals hatte, in den 70er Jahren ihre Berechtigung hatte. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das in Anfang oder Mitte der 90er Jahre derartige Zeitungen wirklich so wichtig sind, denn ich glaube schon, es gibt auch eine Strukturkrisen innerhalb von Musikzeitschriften. Sicher auch damit zu tun hat, dass es Strukturkrisen in der Wertigkeit von Rockmusik im Leben junger Leute gibt. Und insofern, nee, also ich habe keine Probleme damit gehabt, einen ME Sounds zu machen, der halt eine Verlängerung von Musikexpress war. Die Zeitschrift verkauft 140.000 Exemplare und kostet 5 D-Mark. Marktführer der Masse. Das Massenphänomen Rockmusik hat sich für Gockel zum massenhaften Randphänomen entwickelt. Diese Worte waren die Dachzeile eines im Oktober 1992 erschienenen Artikels in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Gedanken über die Rezeption von Pop- oder Rockmusik, keine Abrechnung ohne Lamoyanz eines ehemaligen Rock'n'Rollers. Konrad Heidkamp war der Autor. Eigentlich wollte ich damit sagen, dass das, was früher auf einem gewissen, auf einem breiteren Konsensus basiert hat, jetzt zwar auch massenhaft verbreitet ist, dass es sich aber in verschiedene Randgruppen entwickelt hat. Und diese Randgruppen haben eigentlich nichts mehr gemeinsam. Sie sind also völlig isoliert voneinander, pflegen alle ihre Stile, pflegen ihre Musik, pflegen ihre Idole, kümmern sich aber überhaupt nicht um die anderen Bereiche und sind auch irgendwie gar nicht bereit, jetzt für ihre Richtung zu kämpfen oder die anderen zu bekämpfen, so wie das früher vielleicht mal der Fall war. Und sowas findet eigentlich nicht mehr statt. Es findet eigentlich so ein Diskurs nur mehr statt in, man sieht es auch an den Zeitschriften, eigentlich nur mehr in Spezialzeitschriften, die immer nur von Spezialgruppen gelesen werden. Ein entscheidender Punkt war dann inhaltlich eine Ausrichtung hin zu schwarzer Musik, die stark von einerseits von der Hip-Hop-Entwicklung, den ersten nach Europa rüberkommenden Sachen getragen wurde, andererseits von der Tatsache, dass sich eigentlich immer mehr Leute auf Soul einigen konnten, dass Soul auch so in dieser Neopop-Bewegung in England, die so 82 und die Folgen, eine starke Rolle spielte. Und dass eben auch viele, dass es etwas gibt in Köln, was ich so von Hamburg aus gar nicht richtig verstehen konnte, so eine Art intellektueller Mordkultur, die so überlebt hatte, die sich auch in den 70er Jahren wohl nie so ganz aufgehört hatte, wo eben so die mod-spezifische Verbindung aus linker Politik und Style und Tanzen und Soulmusik hören, rezipiert worden war zumindest. Specs versuche ich immer wieder zu lesen, aber ich scheitere eigentlich immer wieder an ein paar Artikeln. Es ist ein Spezialistenblatt und für mich jetzt und in einer Mischung, und das gilt auch für andere Zeitschriften, in einer Mischung aus Fanzine. Also man schreibt eigentlich so ein bisschen in Oberschülermanier über bestimmte Gruppen, von denen man begeistert ist, was durchaus ja akzeptabel ist. Und auf der anderen Seite aber, und das gilt also vor allem für Specs, bringt man theoretische Artikel, die also schon sich in Metasprache über Phänomene auslassen, die eigentlich auch wieder für Leute unverständlich sind, die sich nicht also im Detail damit befassen. Also ich habe manchmal das Gefühl, das sind Leute, die ihre Jugendlichkeit, die sie irgendwo verloren haben, in der Musik wiederfinden, sich irgendwie aber dafür schämen oder genieren und jetzt versuchen, durch einen theoretischen Überbau diese Liebe praktisch wieder mit einem Alibi zu versehen. Specs war immer eigentlich, seit ich das kenne, seit ich dabei war, und ich meine, jetzt bin ich ja nicht mehr als Redakteur dabei, sondern nur als Herausgeber, aber auch jetzt nur ein Blatt, in dem man eben nach 80% der Zeit, die man da verbringt, mit Diskussionen verbringt. Es ist also ein Blatt, in dem man, viele Leute beklagen das auch, oder viele Leute werden dadurch auch ausgebrannt oder kommen nicht zum Schreiben, weil sie halt immer wieder dibbern müssen und es geht ihnen auf die Nerven. Und es hat auch immer die negative Seite, dass dadurch Machtkämpfe stattfinden oder dass dadurch dass Leute dominiert werden, die vielleicht ein guter Schreiber wären, aber vielleicht nicht so gut diskutieren können oder so. Es gibt unklare Verhältnisse. Aber auf der anderen Seite scheint mir das eben, dass das Blatt immer dann qualitativ gelitten hat, wenn solche Diskussionen nicht stattgefunden haben. Also das Blatt hat nur dann funktioniert, wenn es so gemacht worden ist. Ne? Das hat auch immer Nachteile gehabt, wie zum Beispiel dass in Texten, die dann im Heft standen, die Leute vorausgesetzt haben, die das geschrieben haben, mehr oder weniger unausgesprochen, dass diese ganzen Diskussionen, die dem vorangegangen waren, dass die sozusagen auch die Leser, die auch mitbekommen haben, ne? Was natürlich nicht der Fall ist. Also oft sind diese Diskussionen nicht transparent gemacht worden, sondern einfach ihre Ergebnisse vorgetragen. Oder Artikel waren Diskussionsbeiträge, wo man den vorangegangenen rein verbalen nicht mitbekommen hat. Dietrich Dietrichsen ist seit 1985 bei Specs. Vorher war er bei Sounds. Specs erscheint seit 12 Jahren, hat eine Auflage von 20 bis 25.000, kostet 5,50 Mark und war durchaus als Diskussionsforum angetreten. Dieses Blatt als Diskutierblatt ist, glaube ich, das ist so die einzige wirklich festlegbare Konstante. Und sich selbst als solches definierend linkes Blatt. Würde ich sagen, ja. Also ich glaube sogar, dass wir das eigentlich immer gesagt haben, wenn wir mal mit Leuten geredet haben, die für uns schreiben wollen oder die bei uns arbeiten wollten, dass das ein nicht unwichtiger Aspekt ist. Ja, Specs ist ein linkes Blatt und da sich heutzutage alle Leute so schrecklich den Kopf darüber raufen, ob man überhaupt, was es denn eigentlich noch sei links und ob es denn überhaupt noch einen Sinn hätte, von links und rechts zu reden und dergleichen Debatten, wie sie die FAZ jeden Tag führt und viele andere auch. Auch viele Linke, in Anführungsstrichen. Angesichts dieser Tatsache würde ich fast sagen, es ist ein Modell für das, was eben ein linkes Blatt in einem bestimmten Kontext sein kann. Ne? Da kann man sich seine Definition gern von ablesen, falls man als FAZ-Redakteur da in Gedankennöten ist. people try to tell me that I'm not too sound, not too sound. Trotz der von Bundesregierung wie Blattmachern oft erwähnten wirtschaftlichen Rezession, natürlich, einige Blätter gehen ein oder werden, wie das Sounds mit Z, nach ein paar Monaten vom Verlag schlicht eingestellt. Trotz Rezession wird der potenzielle Leser zurzeit mit Zeitschriften in jedem besser sortierten Bahnhofskiosk erschlagen. Rockworld, Zillow, Subline, Visions, Cut, Bad, Rockhard, Indicator, neben denen, die sich auch der technischen Seite der Musik widmen. Fachblatt, Musikmagazin, Gitarre und Bass, Keyboards und so weiter. Die Erstgenannten sind mit der innerlichen und äußerlichen Struktur kommerzieller Radiosender zu vergleichen. Alle tun, als habe man das Radio bzw. die Schrift neu erfunden. Tatsächlich passiert überall dasselbe. 7-mal Sonic Youth, 6-mal Morrissey, 5-mal teste dich und teste mich und teste am besten gleich uns beide, sprich Leserbindung, und 4-mal das Tollste von irgendwo. Sprache ist nicht wichtig, also wie im Radio Didel-Du. Die Selbsteinschätzung ist anmaßend bis unermesslich. Zillow wirbt im Untertitel mit Gitarrenrock, Techno, Wave, Psychedelic, Punk, Industrial. Ein anderes Heft preist sich als Indie Progressive Rock und Pop Magazine. Der Indicator ist Independent Underground, das Beste weltweit oder klar und wahr, wichtig und richtig. Der Indicator zeigt nichts an, weder das Wetter noch die Uhrzeit. Dem Verlag, der kapitalstarke Hamburger Modern Print Medienverlag, er muss nämlich an Deutsch ausgesprochen werden, denn sonst stünde da das englische Media statt des lateinischen Media bzw. des Plurals davon, also Medien. Aber Sprache ist eh wurscht, Sub, Pop, Seattle, Grunge, Funk Metal und die Folgen. Diesem Verlag fehlte noch ein Magazin dieser Art zur vollständigen Marktabdeckung. Nun hat er ihn. Den, Zitat, Wegweiser durch die Independent-Welt. Independent überall, überall independent. Der Begriff, der vor gar nicht allzu vielen Jahren eine Abkehr von der bürgerlichen, spätkapitalistischen Popmusikwelt anzeigte, ist schwammig ausgehöhlt, ja, ad absurdum geführt. Dennoch suggerieren die Blattmacher damit wieder besseren Wissens Rebellentum. Blattmacher jenseits von Gut und Böse, für die Rock'n'Roll, Rock'n'Roll hier als Synonym für Rockmusik, als ehemals prägendes Lebensgefühl, wenn es denn mal funktioniert hat, nun aber zum Anachronismus geworden ist. Der wahren Charakter, auch der des eigenen Ichs, das am Geschäft teilhat, wird verschwiegen. Love it or leave it. Zeitautor Konrad Heidkamp. Ja, ist konsequent. Also ich glaube, wenn die Leute sich über den wahren Charakter Gedanken machen müssten oder Konsequenzen daraus ziehen müssten, dann müssten sie wahrscheinlich ihren Job hinwerfen, ne? Oder zyniker werden. Also ich glaube, da setzt irgendwie so ein Mechanismus ein, der das Ganze akzeptiert. Und also insofern finde ich dieses Love it or leave it eigentlich nicht schlecht. Ja. Also mir fiel es jetzt auch auf beim englischen Q. Jedes Mal, wenn hinten eine Plattenbesprechung ist, ist vorne ein Porträt von der gleichen Gruppe. Und anders lässt sich's wahrscheinlich Also ich denke, es ist eine Illusion, die man vielleicht mal in den 60er, 70er Jahren hatte, dass man Underground-Musik macht oder Rockmusik macht, die sich gegen das Establishment wenden. Sobald eine Independent-Gruppe Erfolg haben will, und die meisten Rockbands wollen eigentlich per Definition ja auch Erfolg haben, dann stecken sie sofort in einen Mechanismus, der eben kapitalistisch ist. Heidkamp meint, dass auch Rockmusik nach 21 Uhr anachronistisch sei. Es ist nach 21 Uhr vor 11. Lösen wir den Anachronismus zwar nicht auf, aber immerhin im Interesse der Erkenntnis oder der Erfahrung. Aus Feierabend. Manchmal klappt der Bezug zur gesellschaftlichen Realität sogar als Diskurs. Über die Jugendkultur und die Notwendigkeit, sich von ihr zu verabschieden. Schreiben über Musik und begleitende wie hervorbringende Erscheinungen können sich nicht mehr die Geste der Identifikation leisten. Müsse den Materialcharakter ernst nehmen und Distanz wahren. The Kids Are Not Alright heißt die Geschichte in Anspielung an einen LP-Titel der Who, Specs und Deutschland im Herbst 92. Und heute ist es halt so, dass diese großen Blätter, also Enemy Message kann ich nicht so sagen, lese ich nicht so häufig, aber Musik Express Sounds, natürlich, wenn sie die Bedürfnisse einer dermaßen sich selbst unter Druck setzenden, unter Druck gesetzten Schallplattenindustrie befriedigen wollen, dass dann keine, sozusagen keine großen Sprünge mehr gemacht werden können, weil da aller Welt die Fälle wegschwimmt. Der Enemy Message existiert seit Juli 91. Er kommt aus Berlin, Ost-Berlin. Wolf Kampmann, Chefredakteur. Ja, zum Ersten kommen wir von dort und sind dieser Szene persönlich verbunden. Zum anderen gibt es keine andere Zeitschrift, die in dem Sinne die Szene der 5 neuen Bundesländer beachtet hätte, wie wir das für wichtig halten. Die Szene unterscheidet sich in dem Maße, in dem sich alle Lebensbedingungen der 5 neuen Bundesländer von den alten Bundesländern unterscheiden. Also ich bin der Meinung, dass Kunst und Musik speziell und gerade Jugendmusik, wie das ja Rock ist, immer Lebensbedingungen irgendwie widerspiegelt. Und insofern werden hier natürlich zum großen Teil andere Themen wiedergespiegelt. Andererseits ist es so, dass was die stilistische Vielfalt betrifft, sich das gar nicht so unterscheidet, wie man das eventuell denken könnte. Und vielen Leuten ist das gar nicht im Bewusstsein, welche Vielfalt hier im Osten existiert. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, dass es ein Periodikum gibt, das diese ganze Sache ein bisschen verfolgt. Also der Konkurrenzkampf war für uns kein entscheidendes Kriterium, als wir angefangen haben. Wir haben uns nicht als erstes überlegt, wodurch wollen wir uns abgrenzen, sondern was wollen wir unseren Lesern vermitteln. Konkurrenzkampf, Konkurrenzdruck in dem Sinne spüren wir zwar oder wir sind uns dessen bewusst, aber das ist jetzt nicht für uns ein vordergründiges Thema. Wir leben ja, zweifellos. Wir leben von und mit diesem Blatt, ja. Die Auflage ist vom Dezember an 20.000. Unsere Werbepartner sind in erster Linie Schallplattenfirmen, aber das heißt nicht, dass wir uns darauf festlegen wollen, sondern wir sind da offen wirklich für alles Mögliche. Sicherlich gibt es gewisse Überschneidungen, sicherlich werden Themen beworben, die bei uns auch redaktionell behandelt werden, aber es ist für uns überhaupt keine Frage, dass wir gerade viele Themen reinbringen, die von Leuten, die überhaupt nicht in der Lage sind, ihre Sachen jetzt mit einem großen Werbeetat irgendwie zu bewerben. Das ist unser Anspruch, eben gerade auch auf neue Sachen hinzuweisen, die sich vielleicht ganz klein gerade hier im Osten entwickeln. Und insofern bin ich der Meinung, dass dieser Vorwurf ja uns zweifellos gemacht werden kann vielleicht, aber dass ich den jederzeit abschmettern würde. Niemand würde je sagen, ihr kriegt eine Anzeige, wenn ihr Madonna, Michael Jackson und die Stones auf den Titel nimmt, weil Michael Jackson, Madonna und die Stones nehmen die Leute von allein auf den Titel. Dieser Deal läuft immer über etwas, was eigentlich unattraktiv ist. Also unattraktiv entweder weil es unbekannt ist, für ein kommerziell orientiertes Blatt oder unattraktiv. Also wenn wir so ein Angebot kriegen, dann bietet man irgendwas an, was wir scheiße finden. Ne? Es geht meistens dann darum, etwas durchzusetzen, was nicht so ohne weiteres durchsetzbar ist. Ne? Oder wo man sich halt einen bestimmten Effekt erhofft. Ne? Den Mick Jagger auf den Titel zu setzen, das ist kein Problem, das durchzusetzen. Der muss nur mal ein Interview geben, dann stehen Leute aber auch Schlange. Ne? Ansonsten läuft es so, es gibt einen ganzen Bereich von Zusammenarbeit mit der Plattenindustrie, die ich durchaus korrekt finde. Also zum Beispiel, man will ein Interview mit XYZ machen, ist aber in London, kommt nächsten Monat auf Tour, dann ruft man bei der Plattenfirma und sagt, könnt ihr den Flug nach London übernehmen? Das machen wir auch. Ne? Das ist so die unterste Ebene von sich kaufen lassen. Aber ich würde sagen, das ist korrekt. Ne? Dann gibt es eine Ebene, wo jemand anruft und sagt, hör mal, wir machen dann eine Anzeige für das und das im nächsten Heft, könnt ihr die Platte rezensieren? Dann sagen wir, wenn wir jemanden finden, der sie gut findet, rezensieren wir sie, oder der sie interessant findet, auch vielleicht auch der sie schlecht findet, aber wir können das nicht garantieren. Da sagen fast alle anderen Blätter, ja, machen wir. Also das weiß ich, ne? Das läuft so. Dabei kann sich dann aber auch jemand wie der Musikexpress noch eher mal leisten zu sagen, das machen wir nicht. Auch wenn der Musikexpress wahrscheinlich das meistens macht. Aber wobei, das weiß ich bei denen gar nicht so genau. Ich weiß nur von diesen ganzen kleineren Blättern. Ne? Die sind alle so aufgebaut, dass sie überhaupt nur existieren können, wenn sie auf solche Angebote eingehen. Und auf diese Sorte Angebot gehen wir nicht ein. Auf was für eine Sorte Angebot, auf die wir noch manchmal eingehen, ist folgende. Wir wollen das und das und das und das alles in den USA machen und können uns das nicht leisten. Okay, ihr kriegt einen Flug, wenn ihr was über die Band auch noch macht. Das machen wir dann. Ich ärgere mich auch schon manchmal darüber, dass man ein Rädchen im Mechanismus ist, dass man, wenn wir ein Interview von Bruce Springsteen oder Bono haben wollen zum Beispiel, dass das partout nur möglich ist, wenn nun mal gerade die neue Platte rauskommt. Da gibt es kein Vertun, da ist man also ein kleines Rädchen in diesem Mechanismus geworden. Rockmusik hat irgendwie nicht mehr diese revolutionäre oder pseudo-revolutionäre Sprengkraft, die sie mal in den 60er Jahren gehabt hat. Die Entwicklung ist dahin gegangen, dass das Rockmusik Teil der Entertainment-Industrie geworden ist. Und insofern, love it or leave it, ich kann hier meinen Job machen unter der Prämisse oder ich kann irgendwie in die Wüste gehen und meditieren. Weil da kann ich da anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, und zwar als ich den Grund geschildert habe, warum ich Sounds aufgegeben habe. Ich meine, das hat damals angefangen und ich habe beobachtet, jedes Mal, wenn ein neuer Stil auf den Markt kam oder wie man das nennen will, ob das Punk, New Wave oder was auch immer, Reggae oder jetzt die Hip-Hop-Bewegung, was auch immer, jedes Mal war die Industrie sehr, sehr schnell da und hat quasi die Sache aufgekauft. Eine neue deutsche Welle, die am Anfang irgendwo wirklich tolle Geschichten rausgebracht hat, auch Hoffnung zu wirklich Neuem gegeben hat, die ist von der Industrie innerhalb von anderthalb Jahren kaputt gemacht worden. Von Zauns bis Zillow. Zauns mit Z ist eingestellt. Der anvisierte Leserkreis oberhalb des Musikexpress hat entweder tatsächlich die Vergangenheit beiseite gelegt oder zu spät gemerkt, dass dort eine Zeitschrift existierte, die für 30, 35, 40-Jährige interessant sein und vielleicht den Eindruck vermitteln konnte, Forever Young oder irgendwie bekomme ich ja doch noch was mit. Zillow mit Sitz in der Provinz in Lübeck wurde mit etwa 60.000 Auflage das Heft derjenigen großen Anzahl junger Menschen, die Spex nie verstanden haben, denen Spex auch nie erklärte, warum neben Cure und den Sisters of Mercy auch noch andere Musikverständnis hatten. In Zillow, chaotisches Layout, holprige journalistischer Praxis entsagende Artikel, finden sie Verständnis, ihre Lieblingsband und solche, die so klingen, wie die Kölner Stadtrevue schreibt. Musik ist Geschäft und diesmal hat die Münze sogar drei Seiten. Die Musiker, die Schallplattenindustrie, die Multiplikatoren, also in erster Linie Zeitschriften und Rundfunk. Trotz des Wissens um dieses Geschäft oder Trotz der kurzen Zeitspanne, die nötig ist, um den Sinn, das Geschäft zu erkennen, ist der Beruf eines Musikjournalisten, gibt es den Beruf tatsächlich, immer noch ein sehr gefragter. Zudem eine Männerdomäne. Doch was ist so aufregend daran, über Musik zu berichten, wenn man, ob in den diversen Zeitschriften oder im Radio, nicht mal darüber nachdenkt, reflektiert oder kritisiert? Ich weiß es nicht. Hat sich die Rezeption und der Zusammenhang in den 80ern und frühen 90ern dermaßen verändert? Noch einmal. Rainer Blome, Journalist der ersten Stunde. Bernd Gockel, Chefredakteur Musikexpress Sounds. Manfred Gillig, Ex-Chefredakteur Sounds mit Z. Dietrich Dietrichsen, Mitherausgeber Spex. Wolf Kampmann, Chefredakteur NME Message. Und Konrad Heidkamp, Autor in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Rockmusik ist ein Relikt aus einer alten Zeit, das sich leider nicht weiterentwickelt hat. Gutes Beispiel dafür ist, dass die meisten Rocktourneen, die heutzutage durch die Gegend laufen, von Altstars bestritten werden. Und die wirklich, was mir unverständlich ist, dass so 40, 50-Jährige auf der Bühne stehen und von 20-Jährigen bewundert beklatscht werden, wo man doch immer sagt... Ich meine, das ist schon ganz klar, dass Rockmusik in den 60er und vielleicht Anfang der 70er sowas der Soundtrack zu revolutionären oder sozialen Utopien oder pseudo-revolutionären Utopien auch war. Und das ist im Laufe der letzten 20 Jahren halt peu à peu und Stück für Stück ein Teil der Entertainment-Industrie geworden. Wie immer man das bewerten kann und ob man das bejammern will, aber das ist in jedem Fall eine Tatsache. Und wie es neulich, glaube ich, mal in einem Zeitessay stand, aus dem Massenphänomen Rockmusik ist ein massenhaftes Randphänomen geworden. Und diese Frage trifft mich natürlich in der Situation, wo ich mir das auch überlege. Auch eine Zeitschrift. Weil natürlich jetzt nach dem Ende von Sounds frage ich mich natürlich auch, was mache ich demnächst. aber nee, da glaube ich, glimmt dann weiterhin der Idealismus weiter, weil ich denke, es ist nicht eine Frage des Alters. Ich denke, es ist wirklich nicht eine Frage des Alters. Ich denke, es ist eine Frage der Einstellung. Das ist eine Frage des Lebensstils. Erstmal, sagen wir jetzt mal ganz blöd, Rock-Feeling oder sowas. Ich denke auch, man braucht auf jeden Fall junge Leute. Das ist verdammt wichtig, weil es klar ist, passiert immer noch so viel und weiterhin, was heißt immer noch? Ich meine, die Musik, die ist ja nicht tot, irgendwo stehen geblieben. Es entwickelt sich ja und es gibt immer wieder Entdecker und es gibt immer wieder neue Leutchen, die da nachwachsen, und es ist wichtig, dass man die hat, und es ist auch wichtig, dass eine Zeitschrift die hat. Aber ich denke, andererseits ist es auch nicht so dumm, wenn es ein paar Leute gibt, die inzwischen ein bisschen älter geworden sind. Naja, also es gibt und die da halt zwei Züge an der Rock- oder Pop- oder sonstige Musik, die man nicht wegdiskutieren kann. Wie auch immer sie entstellt, Warenform annehmen oder was auch immer, an Entstellungen und Zurichtungen erfahren. Das eine ist, in dem Moment, wo es jugendkulturbezogene Musik ist, ist es immer eine Musik, die was zu tun hat mit Leuten, die der Ansicht sind, sie hätten ihr Leben vor sich, ne? Und entsprechend formulieren. Das heißt, jedes linke Denken, also Denken, dass eine Veränderung der Welt für wünschenswert und machbar hält, hat natürlich ein Interesse, dazu einen Kontakt herzustellen. Auch wenn es selber diese Subjektposition Jugendlicher schon lange nicht mehr hat. Das ist der eine Zug. Und der andere Zug ist der, dass Popmusik eben ein Medium ist, das relativ einfach zu ergreifen ist, womit man relativ einfach und relativ schnell und relativ billig relativ große Resultate erzielen kann, kommunikationsmäßig. Und das ist ein Grund, warum es eine Musik ist, die von sogenannten Marginalisierten und ausgeschlossenen... Ich sagte ja schon, dass das Medium, das jede Form von Kunst eine Form von Widerspiegelung irgendwelcher Zustände ist. Insofern ist Rockmusik für mich sicherlich nicht nur Musik. Und gerade die Diskussionen der letzten Wochen zeigen ja, dass sich hinter Rockmusik eine ganze Menge mehr verbirgt als lediglich ein musikalischer Ausdruck. Also ich denke schon, dass Rockmusik Leben ist. Allerdings nicht nur Leben in der Gegenwart, man sollte auch immer die Sachen nicht von ihrer Tradition loslösen. Also für mich ist alles das, was man damals gedacht hat, Leben, das aber Leben ist immer zugleich auch passiert Leben in der Musik oder vor allem durch die Musik. Das war sicher eine Illusion. Die Musik war so eine Art Begleitmusik zu einer gesellschaftlichen Bewegung und hat sich gespiegelt in der Bewegung. Und die Bewegung gibt es jetzt nicht mehr. Und insofern denke ich, gibt es auch die Musik in dieser Funktion nicht mehr. Dass da eine Idealisierung stattfindet, ist sicher richtig. Aber in diesem Artikel habe ich mich ja auch eigentlich dagegen gewandt, gegen dieses Ideal von oder diese Vorstellungen von etwa 40- bis 50-Jährigen, die jetzt eine Musik immer noch oder die von der Musik eigentlich immer noch erwarten, dass sie bestimmte Inhalte transportiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie davon enttäuscht. Und die eigentlich von der Musik oder die eigentlich erwarten, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne dass sie bereit sind, dafür irgendwelche Mühen auf sich zu nehmen, sich wirklich mal was Neues anzuhören. Also vergleichbar, wenn ich in Literatur oder Film, macht man das ja durchaus, man geht in neue Filme, die ja auch manchmal etwas avantgardistisch angehaucht sind. Im Bereich der Musik ist das eigenartigerweise nicht der Fall. Man ist also nicht bereit, sich irgendwas Neues anzuhören, will aber gleichzeitig immer so ein gewisses Informationslevel, um, was weiß ich, bei Gesprächen oder bei irgendwelchen Themen, die man bespricht, auf dem Laufenden zu sein. Lord, I tried to see it through. But it was too much for me. And now I'm coming home. Not a friend around to help me. From all the places I have been, now I feel Sie hörten eine Sendung von Knut Benzner.